Guten Abend, Özdemir ist mein Name. Ich bin auf dieser Station zuständig essen für Sie heute und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Wäre es in Ordnung für Sie? Ja, Hauptsache jemand schaut nach meinem Jungen, ja. Ich Ja, bin hier verstehe. mit meinem Sohn, ne? Ja, okay, verstehe. Und ja, bevor Sie mir Ihren Sohn aktuelle Beschwerden erzählen, würde ich Ihre persönliche Daten erfassen. Und wie heißen Sie bitte? Also ich heiße Elisabeth Engel, aber mein Sohn, um den es geht, der heißt Marvin Engel. Und ja, hier sind Sie krank Mein Sohn ist krank. oder Ihr Sohn ist krank? Und könnten Sie bitte Ihren Sohn erstmal seinen Namen buchstabieren? Ja, der Vorname ist Marvin, Marvin. Marvin. Und der Familienname ist Engel, Engel. Engel am Anfang E wie Emil, oder? E E wie wie mit der Emil oder E wie Engel, ja. Engel. Beide sind E wie Emil, oder? Die zweite E wie Ida. Nein, auch E. Engel. Oh. EL am Ende. Engel, okay, verstehe. Wie heißen Sie? Ich Ich brauche auch heiße Ihren Namen. Elisabeth Engel. Elisabeth, wie schreibt man das? Elisabeth. Ja, okay, verstehe. Und ja, Frau Engel, könnten Sie mir sagen, was hast du zu uns gefühlt? Wir können Ihnen helfen. Danach würde ich ein paar Fragen zu Ihrer vielleicht Ihren Sohn über Ihren Sohn fragen oder zu Ihnen Frage stellen. Naja, also es geht ja um meinen Sohn, der ist krank. Ne? Und zwar hat er schon Okay. jetzt Verstehe. seit. Und wie alt ist der? Und Wie dann alt ist er? Er ist 9 Jahre alt. 9 Jahre alt. Und verraten Sie bitte sein Geburtsdatum? Ja, ist der 5.2.2017. Er ist gerade 17. 9 geworden, ne? Und gut. So, nachher, Geburtsdatum. Und ja, wissen Sie, wie groß ist er? Ja, er ist jetzt 1,31 Meter. Und wie viel wiegt er auf? Ja, also das letzte war 28 Kilo. Okay. Was hast du zu uns und wie kann Ihnen helfen? Ja, also der Marvin, der ist im Augenblick gar nicht gut drauf. Der hat ständig Durchfälle, also bestimmt 2, 3 Mal in der Woche, dass er so ganz wässrigen Stuhl hat und ja, und dann hat er auch Bauchschmerzen und dann mag er auch irgendwie gar nicht essen. Und ja, also der ist schon eigentlich lange so ein bisschen schlecht drauf. Und ich habe erst immer gedacht, ja, das ist vielleicht, ja, dass er nicht gerne zur Schule geht und deswegen so tut, als ob er krank ist oder so. Aber also jetzt habe ich dann gemerkt, dass er auch wirklich also ordentlich abgenommen hat. Der hat früher 3 Kilo mehr gewogen. Der hat immer 31 Kilo gewogen und jetzt wiegt er nur noch 28. Und wie ich das gemerkt habe, habe ich mich schon ein bisschen erschrocken. Und was mir auch aufgefallen ist, dass er ziemlich oft auf die Toilette geht. Und seit neuestem, das ist auch noch nicht so lange, gehen dem ziemlich stark die Haare aus. Für so einen kleinen Kerl ist das natürlich irgendwie ganz komisch, ja. Und ich meine, ja, der Marvin ist schon immer so mein Sorgenkind eigentlich gewesen. Der hat schon von klein auf, ist der zuckerkrank, ne? Der hat also schon von klein auf, hat er Diabetes und bekommt Insulin. Und da muss ich natürlich gucken, und da sind wir eigentlich ständig beim Kinderarzt. Aber jetzt diese Geschichte da mit diesen Durchfällen und mit den Bauchschmerzen. Und der ist auch so schlapp. Und in der Schule, sagt die Lehrerin, ist der, ja, der kann sich gar nicht gut konzentrieren und wirkt irgendwie so, als ob er gar nicht da wäre. Also das macht mir jetzt inzwischen schon wirklich große Sorgen. Okay, verstehe, ja, Frau Engel. Ja, ich verstehe ganz vollkommen Ihre Sorge und Ängste, aber ja, Sie sind bei uns in guten Händen und wir machen alles, was Ihr Sohn weiter gut wird. Jetzt, ja, Sie haben erwähnt eine Duschfälle. Und wie viel Mal muss er auf die Toilette gehen? Wissen Sie, haben Sie das bemerkt? Ja, also, Täglich meine ich, ja, vielleicht ja, also jeden. an den Tagen, wo er Durchfall hat, da geht er bestimmt 3, 4 Mal hintereinander, ne? Und, Und aber das ist nicht jeden Tag, ne? haben Sie den Stuhl gesehen? Natürlich, das ist Ja, das ist ein. ganz wässrig, das ist wie Wasser, ja. Weiß ich, aber vielleicht noch eine Blutbeimengung drin haben Sie bemerkt oder hat geklappt? Also. Rot war da nichts drin, würde ich sagen. Nee, so sah das nicht aus. Rot, also blutig meine ich, war das nicht. Auch die Farbe der Stuhl vielleicht ein bisschen heller oder dunkler. Ja, Also gibt es eher eine heller, würde ich bisschen schwarze? sagen. Nee, schwarz war da nichts, nee. Hell. Eher hell, ja. Und auch schleimig vielleicht ein bisschen Bisschen Schleim oder auch dabei, aber drin. also eigentlich eher so wässrig. Ja, treten diese Duschfälle nach einem etwas Essen? Ja, gibt es einen Zusammenhang mit dem Essen oder eine Ja, bestimmte doch, gewisse Essen? ja. Also neulich war es ganz schlimm, da hatten wir Spaghetti gegessen und da ging es ihm dann ganz schlecht hinterher. Aber er Ja, ist sowieso, er ist ein ganz schlechter Esser. Er isst nicht gerne Obst und Gemüse und ja, der ist natürlich auch ja genervt durch diese Zuckerkrankheit, dass er da eben vorsichtig essen muss, ne? Und ja, also Obst und Gemüse isst ja, er nicht gibt es gerne. eine ja, verbunden mit Kohlenhydrate, meinen Sie, oder nur Spaghetti mit Soße vielleicht? Dabei eine hat eine Verbindung oder keine Ja, also ich weiß nicht, ob es eine. jetzt, also da war da, also wir alle anderen haben keine Beschwerden gehabt hinterher, ne? Ja. Okay. Und haben Sie schon erwähnt, eine abgenommen, ja, Gewichtsverlust von 3 Kilogramm. In welchem Zeitraum hat Ah, ich er würde diese? sagen, so im halben Jahr. Und normal in dem Alter wachsen Kinder ja noch und nehmen eher zu, ne? Okay, stimmt. Ja, fühlt er schlapp und müdig, ja? Und waren Sie schon mal in anderem Arzt, vielleicht deswegen? Nee, Den Haus, Kinder? wir waren halt beim Hausarzt ja wegen dieser Zuckerkrankheit, ja, da ist er ja regelmäßig in der Kontrolle. Aber jetzt mit dieser Geschichte waren wir da noch nicht, nein. Und ja, er spritzt Insulin natürlich Ja. regelmäßig. Ja, also da Und muss ja, ich halt für sorgen. ja, ist diese Zuckerkrankheit angestellt, gut Die ist gut angestellt bisher? eingestellt. Ja, die ist gut eingestellt, sagt der Hausarzt, ja. Und ist ihm übel oder hat er erbrochen mehrmals jeden, Nee, oder? erbrochen eigentlich nicht. Also er hat nur keinen Hunger und das ist eigentlich auffällig und dass er so ein bisschen schlapp ist, ja. Und Ja. dass eben auch die Lehrerin das in der Schule so beschreibt, ja, dass er da so desinteressiert ist, ja. Sein Handy, ja, manchmal vielleicht, ja, würde ich gerne Das wissen, ist mir dass. nicht aufgefallen. Also habe ich jetzt nicht gesehen, wüsste ich nicht. Ich würde gerne wissen, ob er eine Hautveränderung hat oder ja, trockene Haut oder vielleicht. Also er hat schon ziemlich trockene Haut und zwar an beiden Oberarmen hat er gerade im Augenblick auch so ein bisschen einen juckenden Ausschlag, ja. Das ist aber ziemlich neu, das ist erst seit 2 Wochen oder so. Noch würde ich wissen, ob er eine Schwellung im Halsbereich hat oder ja, vielleicht eine Schluckprobleme. Nee, also das hat er zumindest nicht gesagt, dass er beim Schlucken Schmerzen hat oder so. Eigentlich sagen Kinder das ja, dass sie Halsschmerzen haben oder so. Nee, aber da hat er nichts von gesagt. Okay, verstehe. Und würde einige allgemeine Fragen zu ja, einige Fragen zu seinem Allgemeinzustand stellen. Und zwar hier, hat er Fieber oder Schüttelfrost, einen Nachweis? Also ich habe jetzt nicht gemessen, aber der war überhaupt nie fiebrig jetzt in den Tagen. Und schlaft er gut? Schläft er gut? Oder wohl? Ja, also das kommt drauf an. Wenn er gerade Bauchschmerzen hat, schläft er natürlich nicht so gut. Dann muss ich oft mal nachts nochmal zu ihm kommen. Und manchmal muss er dann auch in der Nacht nochmal auf die Toilette und das passiert schon, ja. Also schläft er eher nicht so gut. Und ja, Sie haben schon erwähnt, eine Probleme mit dem Stuhlgang, aber wie sieht es aus beim Wasserlassen? Vielleicht eine Schwierigkeiten oder Auffälligkeiten beim Wasserlassen? Ja, er muss halt sehr häufig, ne? Er muss ziemlich oft auf die Toilette gehen. Also auch Ja, zum Pipi machen. auch aus Wasser zu lassen, ja? Auch zum Wasser lassen, ja, genau. Okay. Ich würde gerne mal Susanne Krankenvorgeschichte übergehen. Und zwar haben Sie schon erwähnt, eine Zuckerkrankheit und unter Kontrolle Spritzzeit Insulin. Und in welcher Dosierung wissen Sie Stärke? Oh, das, Und wie viel da habe ich Mal? zu Hause den Zettel, das habe ich jetzt nicht mit. Ja, auch gerne nochmal vielleicht. Ich kontaktiere mit der Hausarzt oder Kinderarzt. Mit dem Kinderarzt, ja. Mit Kinderarzt natürlich. Aha. Abgesehen von dieser Zuckerkrankheit hat er noch eine andere Erkrankung. Leidet er? Also ja, wie gesagt, jetzt neu dieser komische Ausschlag da. Und dann war er einmal vor 2 Jahren, war er also zu so einer kleinen Operation in der Klinik. Da hatte er einen Leistenbruch. Und das ist operiert worden. Wann war diese Operation? Vor 2 Jahren. 2 Jahre. Da war gerade in der Schule, oder ja? Auf welche Seite? Auf Auf der welche rechten Seite, Seite war? rechte Seite. Und noch weitere Operationen? Nee, nee, Ansonsten? nee. Nee, er ist ja erst 9 Jahre alt, da ist noch nicht viel passiert zum Glück, ja. Ja, verstehe, natürlich schon klein, aber außer Insulin nimmt er ja vielleicht noch andere Medikamente ein. Nein, Ja, nee, sonst braucht er nichts. nichts. Vielleicht eine Salbe für diese Ausschlag. Ja, also das haben wir versucht jetzt mit so einer juckreizstillenden Salbe, aber wie gesagt, das ist erst ganz neu. Und da hat noch nicht so richtig was geholfen. Okay, verstehe. Ja, ich nehme, ja, er raucht nicht und solche Gewohnheiten natürlich Nee, schon da klar. wäre es noch ein bisschen zu klein, ja. Ja, aber würde ich wissen, vielleicht eine Drogenkonsum hat er nicht auch, ja? Nein, Ja, wie es soll er ist da ja, drankommen? Gottes Willen, nein. ja, das ist eine Routinefrage natürlich. Ja, ist bei Ihnen eine Krankheiten bekannt? Ja, vielleicht in familiärer Seite würde ich wissen. Also, ich weiß, dass ich Gallensteine habe und irgendwann mal müssen die operiert werden, aber jetzt im Augenblick machen wir da nichts dran. Gallensteine und ja, sind Sie verheiratet oder wie ist Ich bin Familienstand geschieden. geschieden? Ja, ich würde auch wissen, ja. Marvins Vater, ja, Papa von Marvins, ja, wie geht es? Wie sieht aus mit dem Vater? Was, Sie meinen Leidet wegen er? Erkrankung? Ja, Ich weiß nur, leidet dass er? Ja, der ein bisschen, wie bitte? er hat hohen Blutdruck, das weiß ich. Okay. Ansonsten eine ja, nähe Verwandtschaft, ja, Großeltern oder vielleicht einem, gibt es eine Darmerkrankung, hat eine Nicht, Erbliche dass ich vielleicht? wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Und er hat auch noch einen großen Bruder. Und der ist aber gesund. Der hat nichts. Ja, ich habe halt irgendwie auch lange gedacht, dass es vielleicht so ja, eine Reaktion ist auf die Scheidung. Ja, dass er deswegen so ein bisschen ja, nicht in die Schule will und dass ihm das alles unangenehm ist und dass er da nicht drüber reden will und. Aber ja, jetzt ist es irgendwie immer schlimmer geworden, ja. Ja, verstehe, okay. Ist Ihr Impfstatus vollständig, ja, gegen Ja, Kinderkrankheit? natürlich, ja, der Kinderarzt, der sorgt schon dafür, dass er gegen alles geimpft ist, ja. Ja, waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Ja, sind Sie im Nein, nein, Ausland nein, gewesen? nein, das schaffen wir gar nicht, nein. Beziehungsweise Tropen oder Asien vielleicht? Nein, um Gottes Willen, nein. Nein, wir müssen ja hier vor Ort sein und er muss zur Schule gehen, ich muss zur Arbeit gehen. Also können wir uns gar nicht erlauben, großen Urlaub. Bisher haben Sie alle U-Untersuchungen gemacht lassen, ja, machen lassen. Ja, doch, das gelbe Heft, das ist komplett ausgefüllt, ja. Ja, wir waren letztes Mal in Kinderarzt. Wann Ja, waren Sie? ich weiß jetzt nicht, wann die letzte, ich glaube, die ist mit nach der Schule, nach der Einschulung, ich weiß gar nicht, wann die letzte Untersuchung war. Ist schon eine Weile her. Aber wir haben das schön nach Plan gemacht. Und ja, er war dann eben durch den Diabetes, war er mal ein bisschen unter der Kurve und aber grundsätzlich war der eigentlich immer zufrieden, der Kinderarzt mit ihm. Oh, verstehe. Ja, damit einige noch Fragen bei Ihnen stellen, ich würde zurück zu Anamnesegespräch kehren. Und zwar hier, Sie haben Durchfälle erwähnt, aber habe ich nicht gefragt, vielleicht seit wann haben Sie genau, vielleicht seit mehrere Wochen oder Ja, Monaten haben. also er redet davon schon seit einem halben Jahr, aber ich habe das nie so ernst genommen. Ne? Er hat dann oft gesagt, ja, er muss oft auf die Toilette und so. Und dann habe ich aber das gar nicht so wahrgenommen. Also, aber das ist jetzt schon bestimmt ein paar Monate, ja. Ja, verstehe. Ja, möchten Sie noch etwas hinzufügen, die damit einhergehen, dies in dieser Krankheit, oder ja, möchten Sie noch Ergänzungen, in diesem Zusammenhang? Ich habe ihm ja jetzt eigentlich viel erzählt, also ja, dass er ein schlechter Esser ist und dass er keinen Appetit hat und dass wir mit dem Ja. Diabetes halt irgendwie aufpassen. Also am liebsten, ja, würde er natürlich die ganze Zeit nur Süßigkeiten essen, ja, aber das geht natürlich nicht, ja. Und Ja. ja, also nee, sonst wüsste ich jetzt nicht, was ich Ihnen noch erzählen kann. Haben Sie schon natürlich unternommen, damit diese Durchfälle lindern oder ja, vielleicht Ja, einen wenn es so war, oder dann haben wir mal Salzstangen und Zwieback hat er mal bekommen, damit man so ein bisschen den Bauch schont, aber und haben wir Kamillentee, hat er dann getrunken. Aber das war dann ja auch eigentlich, ja, am nächsten Tag war es dann wieder weg oder am übernächsten Tag. Und dann, ja, konnte man ja nicht ständig nur so Schonkost Aber geben. empfindet er eine Schmerzen irgendwo? Ja, Bauchschmerzen auch, Er hat ja. Bauchschmerzen, ja, er hat immer wieder Bauchschmerzen, ja. Aber wie gesagt, ich habe gedacht, das ist nur so eine Entschuldigung, dass er das vorschiebt, weil er keinen Bock hat, in die Schule zu gehen. Ne? Ja, ja, können Sie vielleicht es mir sagen, In welchem Charakter hat diese Schmerzen, Bauchschmerzen, halt haben, Bauchschmerzen? Ich denke mal, es drückt ihn im Bauch. Er sagt, es drückt ihn im Bauch. Ja, und das geht auch in den ganzen, also das strahlt auch irgendwie in den ganzen Bauch rein, so. Ja, wie stark sind diese Schmerzen vielleicht? Oh, Können Sie das kann ich vielleicht nicht einschätzen. Das noten? kann ich nicht Ja. einschätzen. Also, die sind, glaube ich, jetzt nicht so schlimm, sonst hätte er ja viel mehr gejammert, ne? Okay. Ja, Frau Engel, vielen Dank für das Gespräch. Ja, es war eine Frage, die ich stellen wollte. Ja, Ja, möchte ich Sie will noch. natürlich wissen, woran liegt es denn jetzt und was können wir dagegen machen? Und ich will natürlich, dass dem kleinen Kerl wieder besser geht, ne? Ja, Frau Engel, ja, natürlich, zurzeit ist bisschen früh, dass eine genaue Diagnose zu sagen. Ja, es könnte sich um eine Darmentzündung oder ja eine Darmerkrankung handeln. Und ja, aber wie ich gesagt habe, Aber wo ich kommt das werde her? gleich Ihre ja, könnte es eine RP oder angeborene Entzündung, eine Intoleranz sein, ja, eine Unverträglichkeit sein und ja, vielleicht es Zusammenhang mit einem Kohlenhydrat oder Gluten könnte es sein und Mit was? da aber ja Gluten ja diese Beschwerden sind verbunden mit einer Gluten oder ja irgendwelche eine Nahrungsmittel und Ja, das müsste man vielleicht mal gucken, ja. Aber ja, wie ich gesagt habe, vielleicht kläre ich Ihnen, was wir weitergeben wollen. Würde ich als Ihren Sohn körperlich untersuchen, dann Blutentnahme durchführen, dann einige vielleicht technische Untersuchungen, wie zum Beispiel Sonographie, Bauchultraschall, Ihren Sohn durchführen. Danach, Das tut ja, aber nicht weh, alle ne? Bücher. Das tut nicht weh, oder? Ja, ganz genau. Es tut nicht weh und sehr schmerzfrei und auch die nicht Röntgen ja, röntgenfrei, ja, und sehr risikolos Untersuchung, Ja, das ist gut, riskolos Untersuchung. Dann bitte nehmen Sie Platz im Wartezimmer, Ja, dann ich rufe dann gehen Sie wir beiden rüber. auch Ja. wieder. Okay. Und ja. Ja, möchte von den Kollegen, Kolleginnen noch jemand zusätzliche Fragen stellen? Darf ich? Ja, gerne. Sie haben schon gesagt, dass Ihr Sohn hat chronische Durchfall und wie wässrig. Aber ich möchte lernen, ich würde gerne wissen, haben Sie bemerkt, dass die germanische Unverträglichkeiten, zum Beispiel Brot oder Kohlenhydrate enthaltende Lebensmittel, zum Beispiel Brot oder andere? Dass das die Auslöser sind, meinen Sie, oder was? Ja, ich meine Das das habe ich nicht Auslöser. beobachtet. Also neulich, als es so ganz schlimm war, da hatten wir vorher halt Nudeln gegessen, ne? Und das wären ja Kohlenhydrate. Dankeschön. Ja, genau. Oh. Und dann Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also ich habe keine Angaben dazu. Ja, ich habe keine Angaben zum weiteren Verlauf dieser Zuckerkrankheit, leider. Und also Steht nichts im Fall. Müsste ich jetzt mir aus den Fingern saugen, kann ich aber nicht. Herr Sie Sapsi? haben schon gesagt, dass ja innerhalb 6 Monaten, dass er circa 2 oder 3 Kilo abgenommen hat. Früher hat er schon ja ähnliche Beschwerden, zum Beispiel vor 2 Jahren. Nein, eigentlich nicht. Also sowas kannten die ja, sonst wäre ich ja schon früher Ja. zum Arzt gegangen. Nee, aber das ist jetzt neu und ich habe das halt auf die Geschichte mit der Scheidung und der familiären Situation zurückgeführt, ne? Aber es scheint Dann irgendwie zum doch Beispiel andere mit Gründe zu sieben haben. Jahren hat er alles kann alles gegessen, oder? Er konnte Ja, alles aber er ist halt ein essen. schlechter Esser, ne? Das ist das Problem. Ja. Er mag nicht gerne Obst und Gemüse, er mag keinen Salat und ja, ich muss ihn immer sehr überreden, dass er irgendwas Gesundes isst. Ja, danke. Kann es Guten losgehen? Abend. Ja, Ja. gut. Guten Abend, Frau Wichmann. Ich habe eine neue Patientin aufgenommen, den ich vorstellen würde. Hätten Sie kurze Zeit für mich? Ja, wen haben Sie gesehen? Ja, wir würden das Aufnahmegespräch Mutter von dem Patienten erhoben. Ja, Es war habe eine ich falsch verstanden? Fremdanalyse, ja? Ja, das auf ja Anamnese, ja, das Aufnahmegespräch, ja, ich habe Also die falsch Mutter war gesagt. mit ihrem Kind da. Die Ja, Mutter? Mutter von dem Patienten, ja, erhoben. Die Mutter, ja, die heißt Elisabeth Engel und unser Patienten heißt Marvin Engel. Ist 9 Jahre alt, 5.2.2017 geboren. Zurzeit er sei 1,31 Meter groß und 28 Kilogramm schwer. Der Patienten wurde in unserer Klinik wegen seit etwa halbem Jahr bestehende progrediente Wässrige Diarrhoe sowie Abdominalschmerzen vorstellig. Laut Angaben der Mutter von Patienten, ja, immer fest. Seien diese Diarrhoe 2 bis 4 Mal täglich aufgetreten. Und beschrieb sie als schleimig, heller und ganz wässrig. Begleitend habe der Patient Gewichtsverlust von 3 Kilogramm Ja, innerhalb kein von Wunder, wenn halbem er Jahr. immer Durchfall hat, ja. Er habe unter Müdigkeit und eine Konzentrationsstörung und ausgeprägte Effluvium gelitten. Habe Die gelitten, also jetzt nicht mehr. Er leidet immer noch darunter, ja, oder? er leidet, ja, genau. Er leidet natürlich immer noch unter Effluvium, Konzentrationsstörung und Asthenie. Ja. Und die Bauch die Abdominalschmerzen sei drückend und Hat seine Mutter nicht etwa nicht über die Stärke oder die Intensität genannt in der vegetativen Anamnese ergaben sich folgende Befunde Inappetenz, ja, diürebedingte Schlafstörung, Insomnie und eine Polydipsie, Polyküsurie und er leidet an Diabetes mellitus 1 und dagegen spritzt er Insulin und er leidet auch ein Ekzem in oberem Armbereich trage eine Salbe auf Wie lange und hat er das schon? ja schon Dieses Ekzem? noch ja in eine juckende Ekzem, ich denke eine atopische oder Aber wie lange hat vielleicht. er das schon? Seit wann hat er das? Ah ja, seit wann? Schon in letzter Zeit, aber habe ich ganz genau nicht verstanden. Nicht notiert. Er sei wegen inguinaler Hernie, eine Herniotomie-Operation vor 2 Jahren durchgeführt worden. Bei ihm. Bei ihm durchgeführt worden und seine Mutter hat eine Gallensteine gelitten und sein Vater habe eine arterielle Hypertonie. Der Impfstatus sei vollständig und Reiseanamnese ist negativ. Er hat einen Bruder und er befindet sich in einem Familie. Er lebt mit seine Mutter und schon geschieden habe. Oder? Die schon geschieden hat. Oder ich weiß Die nicht, schon in einer geschieden ist, Familie. also die Mutter ist geschieden Alleinerziehend. Ja, und er lebt bei der alleinerziehend. Mutter, ne? Ja, er lebt bei der Mutter. Gut, und ja, was ist Ja. jetzt was ist Ihre Vermutung? Ja, aufgrund der bisherigen Angaben ergibt sich hier ein Verdacht auf Zöliakie. Was könnte es Ja, differenzialdiagnostisch noch sein? eine Laktoseintoleranz oder vielleicht Fruktose auch Intoleranz oder eine Gastroenteritis. Oder eine Hypertrose, ja, wegen der diese Gewicht Haarausfall oder und Gewichtsabnahme. Gewichtsverlust, Ah ja, okay, ja. Ja, aber was haben wir Konzentrationsstörung. noch? Wir haben noch zwei Autoimmunerkrankungen, die man ins Kalkül ziehen sollte. Autoimmun hier. Habe ich zurzeit nicht mehr. Ja, Mopskron, ja, könnte es sein. Und? Eine entzündliche Darmerkrankung, aber ja, in Glutenentropathie, ja, Oder Zöliakie ist Kolitis, Glutenentropathie. ja, das wäre ja Zöliakie, ne? Colitis Ja, Zöliakie. ulcerosa möglicherweise, ne? Ja, Colitis und Zerose auch, ja, Ne? chronisch entzündliche Darmerkrankung. Ja, Hat kein Blut gut. genannt, aber ja, das ist auch möglich, ja. Für Gut. Morbus Crohn. Aha. Kann man Und sprechen. was machen Sie denn jetzt diagnostisch mit dem Kind? Ja, ich würde die Vitalparameter erheben. Ja, anschließend Herzfrequenz, Atemfrequenz und Temperatur auch, ja, möglich eine Entzündung. Und danach würde ich eine Blutentnahme durchführen. Ja, Machen Sie nicht ja, erstmal eine körperliche Untersuchung, eine Inspektion? Genau. Ja, natürlich. Ich würde als erstes körperlich untersuchen, damit einem Worauf Bild achten Sie von. bei der körperlichen Untersuchung? Was ist Ihr Augenmerk? Worauf achten Sie? Ja, bei der körperlichen Untersuchung, ich fokussiere den Bauch, Bauchuntersuchung mit ja, einem ja, schrittweise beim betrachte ich, ob eine ja, betrachte ich danach eine Papiere. Und auch auskultiere ich, ob eine Darmgeräusche regelrecht ist, sind, Ob die Darmgeräusche regelrecht sind, ja. ob auch Druckschmerz, Abwehrspannung oder ja, eine mögliche Entzündungszeichen wie ein Appendizitis oder so. Aber sozusagen, ja, es geht um eine Durchfälle. Ja, natürlich. Und Aber auch betrachte ich den Haar und auch die Hautveränderungen in allem wichtig, Körper. ja, genau. Ja, richtig. Ja, natürlich eine Organomegalie, ob Organomegalie hat der Patient oder Ja, also das das muss machen Sie beim unbedingt. Tasten, merken Sie, ob da irgendwas geschwollen ist, ja, gut. Und danach, was machen Sie dann? Sie sagten Blut abnehmen, ja. Schon habe ich gesagt, ja, wie es kleines Blutbild und Entzündungsparameter, CRP, BSG und ja, und Prokalzitonin auch manchmal, dann ja, Nierenwerte und Hämoglobin A bis A1C und Ja, ja, genau. Glukose. Wegen des, wegen des, wegen des, ja, wegen des Diabetes, ja. Ja, Nierenwerte auch und ja, einige Antikoren habe Antikörper, ich, ja, ja, genau. Antikörper hier. Was erwarten Sie denn? Was erwarten Sie denn aus den Laborbefunden nach Ihrer Verdachtsdiagnose? Ich bin der Ansicht hier, der Patient hat erhöhte BSG-Werte und auch Antikörper, aber zurzeit mir ist nicht erinnerlich. Ja, fällt mir nicht ein. Und Gut. ja, Ja, Antikörper. was machen Sie weiter, wenn Sie Blut abgenommen haben? Was machen Sie noch für Untersuchungen mit dem Patienten? Ja, der Patient sollten unbedingt ja, mit sonografisch untersucht werden. Bauchultraschall ob eine ja, Darmgeruch oder ja, alle Organe gut betrachten zu können, um betrachten zu können. Ja, danach bei diesem Patienten empfehle ich eine Magenspiegelung-Koloskopie durchführen lassen. Ja, ich werde durchführen lassen. Ja, dann eine Gewebeprobe oder entnehmen. Ja, das ist sehr sicherlich hier Goldstandard für die Ja, genau, Diagnose. sehr gut. Gut. Wenn sich Ihre Diagnose bestätigt, was wäre denn die Therapie für diesen kleinen Patienten? Ja, ganz sicher hier eine Verzichtung der glutenenthaltige Nahrungsmittel, eine Also Verzichtung oder die. ein Verzicht auf glutenhaltige Nahrungsmittel. Okay. Also eine glutenfreie Kost, ne? Ja, Ja, genau, okay. glutenfreie ja, und eine Substitution der Vitamine, ja, Sehr gut, vielleicht ein ja. bisschen. Bisher Eisen und ja, die andere Vitamine im Fett, löslich Vitamine A, D, E, K. Sehr gut, ja, okay. Was darf er denn noch essen? Was darf die Mutter ihm denn noch zu essen geben? Was darf, ja, Welche kann. Nahrungsmittel enthalten Gluten und welche enthalten keins? Ah, richtig. Eine ja, Kohlenhydrat, ja, zum Beispiel Brot und auch, ja, wie kann man genau beschreiben, kann ich nicht vielleicht das sagen, aber glutenhaltige ist ja Kohlenhydrat, aber das ist Die Weizen. Getreidearten. Ja, wir haben doch die Getreidearten Getreide. Weizen, Weizen, Roggen, Gerste, Hafer sind alle glutenhaltig. Ja? Gut. Was darf er essen? Er darf Reis essen, er darf Kartoffeln essen, ne? Und er darf natürlich Fleisch essen, klar. Ja. Kartoffeln enthalten auch, glaube ich, kein Gluten. Also er muss ja nicht kohlenhydratfrei sich ernähren, er darf nur keine glutenhaltigen Sachen essen. Ne? Gut. Ja, aber Sie haben natürlich genau richtig gesagt, dass er eine Vitaminsubstitution braucht. Ja? Und, das, und Sie haben was gesagt, was ich vorher eigentlich hören wollte. Sie haben gesagt, man muss wahrscheinlich Eisen substituieren. Das ist eigentlich noch so eine Erwartung bei den Laborwerten, dass der mit den Eisenwerten unten ist. Ne? Dass der keine guten Eisenwerte hat. Wahrscheinlich sieht das Kind auch ein bisschen blass aus. Ja? Dass also beim Aspekt, wenn man guckt, Körperkolorit oder Hautkolorit, ne? Dass der ein bisschen schlapp ist. Ja. Ja, wir sind schon mitten in der Diskussion. Fachlich haben Sie sich, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut geschlagen. Es war natürlich dafür, dass Sie am Donnerstag Prüfung haben, war das natürlich gemein, dass Sie jetzt eine Fremdanamnese machen mussten. Ich weiß nicht, gibt es das bei Ihnen in Brandenburg? Gibt es Fremdanamnese? Nicht so viel eigentlich bisher. Ja, einige Hm. Fälle, vereinzelte Fälle. Ja, Ja, sehr. also ich hab auch nur zwei Fallbeispiele mit Fremdanamnese. Ja, es hat sie es also gerade erwischt, ja. Gut. Also das ist zugegeben ein bisschen schwer, weil sie nicht so standardmäßig fragen können, wie sie das in einem normalen Notfall machen würden. Ja, Ne? Subjekt immer verwechseln in meinem Kopf und es ist ja ungewöhnlich und ein bisschen ja natürlich sehr schwer war für mich. Ja, also Aber ja. das gebe ich zu, dass das sehr erschwerte Bedingungen waren, ja. Und man kann eben nicht diesen Fragenkatalog so runterspulen, wie wir denn gewöhnt sind von erwachsenen Patienten, sondern beim Kind, ja, Sie haben das selber gemerkt, dass es abwegig ist, nach Rauchen und Alkohol zu fragen, ja. Also ein Neunjähriger, der jeden Abend eine Flasche Bier trinkt, wäre extrem ungewöhnlich, würde ich mal sagen, ja. Und ja, also das ist halt völlig andere Kategorie. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, das war in ihrer Wiedergabe, also in ihrem Arzt-Arzt-Gespräch, dass sie auf diese familiäre Belastungssituation eingegangen sind. Ja? Und dass die Mutter das eigentlich so als Entschuldigung so ein bisschen genommen hat, warum sie nicht eher zum Arzt gegangen ist. Ja, das Ehepaar ist geschieden. Die Mutter ist nicht geschieden, sondern die Eltern sind geschieden. Ja, und natürlich ist eine Scheidung eine große Belastungssituation für Kinder, psychische Belastung. Und die Vermutung der Mutter war ja, das nervt den alles so, deswegen mag er nicht in die Schule gehen, deswegen tut er, als ob er krank ist. Ja, das ist ja so ein bisschen der Hintergrund. Und das haben sie gar nicht vermittelt. Ne? Ja, Ich weiß nicht, richtig. ob sie es nicht rausgehört haben, ob sie es nicht gemerkt haben, dass die Mutter versucht hat, das damit zu erklären. Oder Mal abgesagt, habe ich. bitte? Ja, haben Sie schon ja zweimal vielleicht gesagt, ja, dass er eine Stressfaktoren hat, Ja. er hat und ja diese Scheidungsprozess und nach der vielleicht eine Ursache hat, ja, ein Hindernis. Ja, ja. genau. Also das vielleicht so psychosomatisch, was Ja. auch vielleicht bewirken kann. Ja, und dass Trigger die Mutter das eben vielleicht. auch, die Mutter hat ja die Schilderung am Anfang, hat ja gesagt, ah, der will nur nicht in die Schule gehen, ja. So. Und insofern, ja, also das hätte ich ganz gerne noch gehört als Oberärztin, dass es eben dieses Problem gibt. Und ja, das ist eine Geschichte. Wir haben ein bisschen Verständigungsprobleme gehabt. Die waren zum Teil aber auch durch die Verbindung. Ich hatte zwischendurch so ganz kleine Aussetzer im Internet. Ich konnte zwischendurch so kleine Bröckchen nicht verstehen. Ich weiß nicht, ob es den anderen anders gegangen ist, aber da war die Kommunikation manchmal nicht so ganz astrein. Und es gibt aber auch ein bisschen Probleme, sie sehr gut zu verstehen. Was mir aufgefallen ist, dass sie ziemlich oft das, was wir alle machen, sagen. Ja. Ja. Wir machen das alle. Kein Stress, ja, wir machen es alle. Aber sie machen es schon extrem häufig. Ja. Das ist ein bisschen signifikant. Das werden Sie jetzt bis zur Prüfung nicht abstellen können. Keine Ahnung. Ja, so. Was man einfach sagen muss, dass Sie dafür, dass Sie so eine schwierige Situation hatten, ja, dass Sie in dieser ungewöhnlichen Kommunikation waren, ja, also praktisch über die fremde Person den Zugriff auf den Patienten. Also auch das ist ja wiederum eine nicht ganz echte typische Situation. Ein neunjähriges Kind kann man ja fragen, wie stark sind deine Schmerzen? Ja, und dann hat man vielleicht keine numerische Skala, sondern man hat dann eben irgendwie so Grinsegesichter, die zwischen und gehen, ja, und dann kann man das praktisch analogisieren, ja. Das Kind ist ja nicht stumm daneben, das hört ja mit und könnte ja auch was sagen, aber das kriegen wir halt in der Simulation nicht hin. Ich habe hier keinen Neunjährigen neben mir, ja. Oder ich müsste so, ja, ich habe aber ganz tolle Bauchschmerzen. Ja, müsste ich also auch noch das Kind spielen. Das kriegen wir jetzt nicht hin, ja. Also, Das das haben ist. Sie auch vielleicht, ja, der neunjährige Sohn, ja, ein Patient, dieser Patient kann auch sprechen, ja, seine Beschwerden gut erzählen können, ja, kann, Ja. ja, gut sein und, ja, etwas nennen über die, ja, ich habe Bauchschmerzen und sollte durch, Ja, das und würde der ein natürlich bisschen Geduld, sagen. ja, habe ich nicht gefragt, ob eine, ja, nicht ansprechbar oder, ich weiß nicht, so schlechte Nein, Situation hat. Quatsch. Nein, das ist eigentlich nur, das ist nur der Situation geschuldet, dass wir hier, also ich hätte sonst noch das Kind spielen müssen, ja. Ne? Also klar kann ein Neunjähriger auch vernünftige Antworten geben. Ja, da kann man, hattest du keine Lust, in die Schule zu gehen? Das auch nicht, aber, ne, so, ja, hätte der vielleicht gesagt, ja. Ne? Aber Sie sind ja sehr zielstrebig eigentlich drauf losgegangen. Sie haben ja eigentlich sehr schnell gemerkt, in welche Richtung das geht, dass das auf die Zöliakie hingeht. Ne? Und da waren Sie dann ja auch nachher im Arzt-Arzt-Gespräch bei den Diagnoseverfahren, was Sie machen müssen, da waren Sie ja auch sehr sicher. Ne? Und was ich Ihnen jetzt anbieten möchte noch, das wäre Folgendes, dass Sie, wenn Sie doch jetzt Ihren Arztbrief schreiben müssen, ja, dass Sie heute Abend noch oder morgen früh oder wann Sie Zeit haben, mir schnell Ihren Arztbrief schreiben, so wie Sie ihn schreiben würden. Nicht über KI laufen lassen, ja, also nicht eine Schreibkorrektur drin. Das haben Sie in der Prüfung auch nicht. Dass Sie mir den Brief so schreiben und mir den per E-Mail schicken, dann könnte ich Ihnen den korrigieren und zurückschicken. Ja, dass wir noch einmal so diese schriftliche Korrektur haben. Wenn Sie das wollen, ist ein Angebot. Ja, wenn das in Brandenburg tatsächlich ein Teil der Prüfung ist, könnten wir das noch sozusagen nachsimulieren. Ja, das kann ich Ihnen anbieten. Dann hätten Sie noch praktisch eine zusätzliche Sicherheit. Und wenn dann noch irgendwelche sprachlichen Unklarheiten sind, könnten wir das bei der Gelegenheit, dann praktisch könnte ich Ihnen da eine Rückmeldung geben. Ich weiß nicht, ob Sie es machen wollen, ob Sie Zeit haben, das zu tun und ob Sie Lust haben, das zu tun. Es ist natürlich extra Arbeit nochmal. Ne? Sehr gerne, aber ja. Brauchen Sie meine E-Mail-Anschrift? Dr. Pupil, haben Sie meine E-Mail? Leider, ich habe keine. Sie haben keine. Aber Mensch. ich kann Dr. Mahmut Wer hat die? Dr. fragen. Gündüz hat die. Aber dann sage ich Ihnen die einfach. Sie lesen ja meinen Namen hier, ne? Den können Sie Ja. lesen. So, Gerhild.wichmann @gmail, also gmail.com. Gerhild.wichmann@gmail, also Google Mail, gmail.com. Das Danke, ist ich habe meine es E-Mail-Anschrift. aufgeschrieben. Haben Sie? Ja, ich habe ihr meine Adresse. Na, und dann könnte Frau Doktor mir ihren Arztbrief schicken und ich schicke Ihnen den korrigiert zurück, also per E-Mail schicken. Na, okay? Mangel. Der Ausschlag an den Armen, hat die Mutter gesagt, das hat sie seit 2 Wochen, hat er seit 2 Wochen. Na? Und ja, dann eben diese Geschichte. Ja, die Mutter hat eigentlich auf Nachfrage gesagt, die Durchfälle sind eher wässrig als schleimig. Und sie haben schleimig als erstes gesagt. Gut, ja. Was sie der Oberärztin auch, glaube ich, nicht gesagt haben, keine Blutbeimengungen, ne? Haben sie, glaube ich, nicht erwähnt. Ich bin mir nicht sicher. Keine Blut dabei hier. War Wir kein haben Blut nur. drin, hat die Mutter gesagt. Und ich glaube, das haben sie im Arzt-Arzt-Gespräch nicht erwähnt. Und ja, also der Klassiker verschlechtert nach einem Nudelessen. Ja, also da ist man eigentlich schon auf der richtigen Schiene. Gut. Ja, und ja, was ich mir jetzt noch angekringelt hatte, das war diese familiäre Situation, dass die Kinder bei der Mutter leben und die Eltern geschieden sind, dass das also so eine spezielle Extrasituation ist, die möglicherweise für alle Beteiligten so eine psychische Belastungssituation darstellt. Das hätte ich mir, wie gesagt, noch gewünscht in dem Arzt-Arzt-Gespräch. Aber wie gesagt, das war jetzt Ihr persönliches Pech, dass Sie in diese Fremdanamnese reingeraten sind, ja? Okay. Das Ich ist extrem schwierig. Ich hoffe, es ist nicht zu demotivierend für Sie. Ja, gut. Und ansonsten, ja, wie gesagt, wenn Sie mir das schicken, schicke ich es Ihnen zurück. Und ansonsten werden wir Ihnen mit vereinten Kräften alle Mann am Donnerstag die Daumen halten, damit das ganz gut Vielen klappt bei der Prüfung.